الحرب وضد الجيش. No war, no army. No alla guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savoce higher. Militarisme higher. Nia vojna, nia vojsko. Ni vojna, ni armia. No alla guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im antimilitaristischen Podcast. Im Mai 2018 geht es um Rheinmetall. Anlässlich der Aktionärsversammlung von Rheinmetall im Maritimhotel in Berlin-Tiergarten am 8. Mai. Und die ITEC, eine militärische Trainings- und Simulationsmesse, die vom 15. bis 17. Mai in Stuttgart stattfindet und die Proteste dagegen. Und zuletzt um eine neue Studie zur Militärseelsorge. Beim antimilitaristischen Podcast im Mai beginnen wir mit einem Interview mit Jackie. Rheinmetall hat jetzt am 8. Mai eine Aktionärshauptversammlung vor in Berlin im Maritimhotel und deshalb wollen wir uns ein bisschen mit diesem Unternehmen befassen. Rheinmetall gehört zu den größten Rüstungsunternehmen aus ganz Europa und zählt auch zu den großen Playern weltweit und einerseits haben sie eine Automobilproduktion und andererseits haben sie die sogenannte Defense-Sparte. Und in dieser Defense-Sparte wird hergestellt alles von Munition bis zu schweren Kriegsgeräten, bis auch zu Sensoren und Technologien, die für Überwachung dienlich sind, also die auch eingesetzt werden im Krieg gegen Migrantinnen, zur besseren Bewachung von Häfen etc. Und von daher verdienen sie auch an verschiedenen Enden weltweit mit, ob das jetzt der Krieg ist in Afrin, also der völkerrechtswidrige Aggressionsangriff in Afrin von der Türkei, wo Panzer von Rheinmetall eingesetzt werden, oder aber ob es darum geht, die verschiedenen Grenzen zu bewachen, zu versicherheitlichen und Menschen davon abzuhalten, ihr Recht auf Bewegungsfreiheit wahrzunehmen. Wie ist das Verhältnis eigentlich bei diesen Unternehmen, also Rüstungssparte und Automobil-Lkw-Sparte, also Zivilbereich? Wie ist das Verhältnis prozentual? Ganz genau weiß ich es nicht. Ich weiß nur, dass es etwa bei der Hälfte liegt, wobei der Defense-Teil stärker ist und auch der Teil ist, der deutlich stärker am Wachsen ist momentan. Welche Bereiche wachsen da am meisten? Also mehr diese Grenzüberwachung oder Patronen oder eben halt die Panzer? Das ist unterschiedlich. Also ich bin mir da nicht so sicher. Ich weiß, was gerade stark zunimmt. Das ist auch der Export, die Errichtung von sogenannten Munitionsfabriken. Erst dieses Jahr in Ägypten beschlossen, dass dort eine Munitionsfabrik von Rheinmetall entstehen soll. Es gibt sie bereits in 39 anderen Ländern. Es gibt sie auch in Saudi-Arabien seit 2016. Es gibt sie auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das ist so einer der Teile, die gerade wachsen und wo Rheinmetall eigentlich auch stolz ist, weil Rheinmetall sagt, dass sie praktisch den Trend, das haben sie gesagt, als sie eine Panzerfabrik in Algerien eröffnet haben, haben sie gesagt, dass sie diesen neuen Trend erkannt haben, dass die Staaten nicht mehr nur Kriegsmaterial, Munition etc. importieren wollen, sondern dass sie selber ihre eigene Wirtschaft stärken wollen, es selber produzieren wollen. Und also Rheinmetall hat dann praktisch in einer Pressemitteilung gesagt, dass sie diesen Trend verstanden haben, auf den Zug aufspringen und jetzt gerne dazu beitragen wollen, dass die jeweiligen Länder ihre eigene Rüstungsindustrie aufziehen können. Genau, und diese Munitionsfabriken, die nehmen auf jeden Fall zu, was auch kritisch ist, weil dann natürlich Deutschland noch weniger an irgendwelche Exportrichtlinien gebunden ist, sondern einfach sagen kann, naja, die produzieren da vor Ort, was sie möchten, und damit sind wir jeglicher Verantwortung, sind wir damit los. In Saudi-Arabien, die ist zusammen mit Denel SED, und das ist eine Firma aus Südafrika, und die machen zusammen Rheinmetall Denel, und da gehört 51% Rheinmetall und der Rest Denel aus Südafrika. Aber Rheinmetall ist nicht nur in Saudi-Arabien und Südafrika aktiv, sondern auch in Italien. Auf Sardinien ist zum Beispiel der Diskurs, dass die italienischen Behörden sagen, das ist ein deutsches Unternehmen, und die Deutschen sagen, es ist auf Sardinien, und dass sie dadurch versuchen, beide der Verantwortung zu entziehen. Und jetzt muss man mal abwarten. Es wurde jetzt am 17. April eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Rom eingereicht von verschiedenen Organisationen. Also da sind sowohl Organisationen aus Deutschland dabei, wie das European Center for Constitutional and Human Rights, das ist in Berlin, oder auch das italienische Netzwerk für die Entwaffnung, Rete Italiana per Disarmo. Es ist auch eine Gruppe dabei aus Jemen, die Mawatana Organization for Human Rights. Und die haben zusammen diese Strafanzeige gestellt, in der sie das jetzt nämlich geklärt haben möchten, also in der sie sagen, dass es nachgewiesen ist, dass bei der Bombardierung des Jemens wiederholt produzierte Sprengköpfe aus Sardinien eingesetzt wurden. Und dann bleibt abzuwarten, was die Entscheidung sein wird, wer da dann praktisch verantwortlich erklärt wird. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Strafanzeige, die gestellt wurde. Und zusammen mit der Hauptversammlung am 8. Mai und mit der vorgesehenen auch Aktion von den kritischen Aktionären, die sich da durchaus zu Wort melden, da kommt auch einer aus Italien dazu, es ist, glaube ich, ein recht spannender Moment. Ein Moment, in der Rheinmetall auch so viel mediale Öffentlichkeit, kritische mediale Öffentlichkeit kriegt, wie schon lange nicht mehr oder wie noch nie vielleicht sogar. Und deshalb bin ich gespannt abzusehen, was daraus wird. Und selbst für nach den Mai sind bereits die nächsten Aktionen angekündigt. Es gibt den Plan, ein Friedenscamp zu machen in Unterlüß bei Düsseldorf, wo der Hauptsitz von Rheinmetall ist. Und zwar vom 29. August bis zum 4. September. Und am 2. September wird aufgerufen zu einer überregionalen Demo. Und in dem Aufruf betonen die Organisatorinnen auch nochmal, dass sie versuchen wollen, diesen Moment zu nutzen, in dem Rheinmetall nämlich kritisch in den Medien steht. Wir sehen auch Proteste an anderen Orten, nicht nur in Deutschland, in der Schweiz, in dem Aufruf zum 1. Mai zum Beispiel, ihre Solidarität mit Kurdistan ausgesprochen, und andererseits haben sie Rheinmetall angeschaut als eine der größten Rüstungsunternehmen auch in der Schweiz und haben gesagt, dass sie sich gegen die Kriegsindustrie stellen und gegen die Kriege und gegen den Krieg in Afrin. Und das ist schön zu sehen, und haben dort auch eine Aktion gemacht vor Rheinmetall. Air Defense AG ist da bei Zürich in Oerlikon. Oder auch wenn wir uns Italien anschauen, da haben in den letzten Jahren vermehrt Proteste gemacht gegen RMW Italia Spa. Das ist die Fabrik, die in Domus Novas auf Sardinien in der Nähe von Cagliari eben diese Sprengköpfe herstellt, die unter anderem auch für den Krieg in Jemen eingesetzt werden. Und dort kam es zu Sit-ins, zu verschiedenen Protesten. 2016 ging nachts um 5 eine Demonstration los, und sie haben dann praktisch auch den Schichtwechsel verhindert von den Arbeiter und Arbeiterinnen in der Firma. Praktisch eine Schicht früher Schluss gemacht. Es ist unklar, ob das jetzt an der Demo lag oder nicht, aber klar ist, dass dort auch verschiedene Menschen, die gegen die Produktion von Kriegsgeräten innen sind, auf jeden Fall ein Störfaktor darstellen. Und interessant ist es auch mit dieser Strafanzeige, von der ich davor geredet habe, dass es alles so ein bisschen zusammenrückt. Und bei den Protesten auf Sardinien war es schon so, dass sie sich in der Hauptversammlung in Berlin orientiert haben und an den Protesten in Berlin und versucht haben, da zeitgleich eine Aktion zu machen. Und deshalb hoffe ich, dass das jetzt noch stärker wird. Und genau, es bleibt abzuwarten, was daraus wird. die Aktionärsversammlung erstmal die Ankündigung sich so ganz normal anhört, so Entlastung des Vorstandes und so weiter und so fort, was eben halt so gemacht wird. Also es hört sich zivil an und nicht so wie ein großer Waffenexporteur. Was könntest du uns da sagen, was bei dieser Hauptversammlung wohl passieren wird? Also neben, dass kritische Aktionäre sich äußern werden, diese Anklage vorgestellt wird und es eben halt draußen Proteste geben wird. Ja, was drinnen passieren wird, weiß ich nicht so genau. Das sind meistens eher formelle Sachen, die, ja, wie du meinst, es klingt zivil, die dann eher nach einem Vereinstreffen auch klingen. Ich meine, was man noch sagen kann, ist, dass die Hauptversammlung dieses Jahr auch auf einen ganz bestimmten Termin gelegt wurde, und zwar auf den 8. Mai, was der Tag ist, der Befreiung von Krieg und Faschismus. Und ich denke, dafür ist es dieses Jahr umso wichtiger, an den Protesten teilzunehmen und ein klares Nein gegen Rheinmetall zu sagen, dass sie durch Kriege Profite ergattern und diese Profitspanne ständig steigt. Und zwar steigt sie auf Kosten tatsächlich von Menschenleben. Kannst du was zur Geschichte von Rheinmetall sagen? Weil das bietet sich ja bei so einem historischen Datum wie 8. Mai an. Ja, ich weiß, dass sie Teil waren von diesen Göring-Werken und selber auch mit Hilfe von Zwangsarbeitern, Zwangsarbeiterinnen zu Zeiten des Nationalsozialismus ihre Produktionsstätten betrieben haben, und gegründet wurden sie 1889. Und also sie haben bereits die ersten Gelder verdient mit dem Ersten Weltkrieg und kurz nach dem Ersten Weltkrieg mit den Friedensabkommen von Versailles mussten sie auf zivile Güter umstellen, was sie dann auch gemacht haben, aber es hat leider nicht lange gedauert, bis sie dann wieder angefangen haben, Militärprodukte zu machen und im Zweiten Weltkrieg mit aktiv zu sein und dann eben auch, ja, wie gesagt, in den Produktionsstätten auch mit Zwangsarbeit. Von der NS-Vergangenheit von Rheinmetall zu den Perspektiven des Protestes, sagt Jackie von der Informationsstelle Militarisierung. Was ich das Gefühl habe, dass allgemein in Deutschland landesweit, aber auch in Italien, dass dort der Ansatz immer mehr steigt, die als Orte des Protestes ausmacht und versucht, sie zu blockieren oder zu stören, Sand im Getriebe zu sein. Und ich finde, das ist eine interessante Entwicklung und ich hoffe, dass wir alle daran teilnehmen werden und dann auch dazu führt, dass wir effektiv Sand im Getriebe sein können. Am 7. Mai gibt es in Berlin ab Brandenburger Tor um 17.30 Uhr eine Demonstration gegen die Aktionärsversammlung von Rheinmetall. Diese beginnt am 8. Mai und wird begleitet von einer Kundgebung vor dem Maritimhotel ab 9 Uhr, wo die Rheinmetall-Aktionärsversammlung stattfindet. Und es wird auch Anträge von kritischen Aktionären geben während dieser Aktionärsversammlung. Und weitere Proteste werden im Sommer stattfinden, und zwar Ende August, Anfang September in Unterlös. Dort ist der Firmenhauptsitz von Rheinmetall und dort wird es ein Friedenscamp geben. ITEC. Die Abkürzung ITEC steht für International Forum for the Military Training, Education and Simulation Sectors, die internationale Militär- und Rüstungsmesse, die jährlich in wechselnden Städten stattfindet, wird bereits seit 1989 ausgetragen Vom 15. bis 17. Mai 2018 soll die Waffenmesse ITEC erstmal in der Landesmesse Stuttgart am Stuttgarter Flughafen stattfinden. Der Schwerpunkt der Schau liegt laut ihrem Titel, aber auch ihrer Webseite auf militärischem Training, Simulation und Ausbildung. Zeitgleich findet auf dem Messegelände Stuttgart die Messe Pflege 2018 statt. Auf der ITEC rüsten sich kommende Kriegsführer mit dem neuesten Know-how aus und Rüstungsdeals werden geschlossen. Durch die Rüstungssimulationssoftware soll die Kriegsplanung effektiver und billiger werden. Hierzu Thomas von der Informationsstelle Militarisierung. Vielleicht ein Zitat noch dazu, um was es bei dieser Konferenz geht. Das ist dieser NTSA-Präsident. Der wird zwar nicht auf der Messe dran teilnehmen als Redner, zu diesen Aufgaben von dieser Konferenz hat gesagt, wir müssen sicherstellen, dass die Soldaten, Matrosen, Flieger und Marines besser ausgebildet sind wie je zuvor. Also es geht praktisch um eine neue Aufrüstung, Spezialisierung von den ganzen Militärkräften, dass sie halt effektiver Krieg führen können. Und da haben wir halt vollkommen was dagegen. Wie könnt ihr von anderswoher erreicht werden oder was kann noch von außerhalb getan werden, um euren Protest zu unterstützen? Die Hauptmöglichkeit ist halt, an unseren Protesten dran teilzunehmen. Wie gesagt, das können gerne Menschen die ganze Zeit, die 3 Tage hoch zur Messe kommen, können uns auf der Königsstraße am Wochenende davor besuchen, am 12.05. Oder halt, sie schreiben ihren Protest an den Aufsichtsrat der Messe, um praktisch zu sagen, dass sie es unverantwortlich finden, dass diese Messe stattfindet. Oder man geht halt zu seinen Landtagsabgeordneten vor Ort oder in Stuttgart halt zu den Gemeinderäten, um praktisch da nochmal ihren Protest zum Ausdruck zu bringen. Ich glaube, nur so kann man erreichen, wenn man praktisch den parlamentarischen und den außerparlamentarischen Protest halt hochhält, dass halt so eine Messe hier in Stuttgart nicht wieder stattfinden kann. Und der Vorteil wäre auch, wenn jetzt diese Messe nicht wieder in Stuttgart stattfindet, dass halt unser Protest halt auch für Kriegsgegnerinnen und Kriegsgegner in anderen Städten halt zeigt, dass ein Protest gegen diese Messe halt erfolgreich sein kann und das spornt bestimmt auch Menschen an, dagegen aktiv zu werden. Und was halt für eine Messe halt ist, sie wollen halt Profit machen und was halt eine Messe nicht will, ist halt negativ in den Medien dazustehen und ich glaube, da sind wir im Guten dran, dass ein übelster Image-Schaden für die Stuttgarter Messe wird. Also es gab ja hier in Stuttgart auch im April die Fairtrade-Messe, die halt vollkommen gegen diesen Kriegen halt zuwiderläuft und viele Aussteller haben praktisch auch auf dieser Messe ihren Unmut bekannt gegeben und haben auch angedroht, falls diese Messe noch einmal in Stuttgart stattfindet, dass sie sich aus dieser Messe zurückziehen und da halt praktisch nicht mehr als Aussteller dran teilnimmt, was halt praktisch auch einen finanziellen Schaden für die Messe darstellen würde. Also den Messeort Stuttgart einfach, ne? Genau. Ja, wie kommt es eigentlich, dass es überhaupt sowas wie die ITEC gibt? Also es ist ja erstmal, also du machst die Startseite auf und landest gleich bei jemandem, der eben halt scheinbar ein Simulationsgerät aufgesetzt hat, wo er irgendwas sehen kann und dann weiter unten siehst du direkt schon einen bewaffneten Polizisten, der wahrscheinlich eine Maschinenpistole in der Hand hat. Ja, es ist ziemlich plausibel. Das Militärrüstung ist halt ein lukrativer Geschäftszweig. An dieser Simulationssoftware, Trainingssoftware, ist der Jahresumsatz, beläuft sich da auf 8 Milliarden US-Dollar, Tendenz halt steigend. Und von diesen Kuchen möchte halt praktisch jede Rüstungsfirma halt auch seinen Teil abbekommen. Beziehungsweise Unternehmen, die zivil-militärische Komponenten anbieten, die wollen praktisch halt in diesen Markt einsteigen. Was man halt daran auch sieht, dass halt einer dieser Goldsponsoren halt HB ist. Was gibt es denn sonst eigentlich noch für größere Militärmessen wie diese Messe? Also ist das ein spezieller Einzelfall? Es gibt viele Spezialmessen. Also eine der größten Militärmessen in Deutschland ist ja die ILA, die Internationale Luft- und Raumfahrtmesse, die statt vorige Woche in Berlin stattgefunden hat, wo halt die Bundeswehr auch mit einem riesengroßen Kontingent mit ihren Militärtransporter A400M, mit allen möglichen anderen Kriegsgerät, was halt fliegt, da vertreten ist. Das ist praktisch dann hier, was in der Bundesrepublik ist und diese Ausrichterfirma, die Clarion Events, die praktisch diese ITEC veranstaltet, diese Messeveranstalter bietet ja praktisch weltweit noch andere Messen an, zum Beispiel die ASEAN Defense and Expo Konferenz in Bahrain oder die CRSBs. Also da gibt es praktisch sehr, sehr viele Messen, die praktisch auch noch diese Klärung halt auch anbietet. Und das zeigt eigentlich auch, dass das, wie gesagt, ein sehr, sehr lukrativer Einnahmequelle für einen Messeveranstalter ist, halt sich an das Militär anzukoppeln. Und die Aussteller sind halt auch sehr zahlungsstark. Die Standmiete auf der Altec zum Beispiel beträgt 500 bis 600 Pfund pro Quadratmeter, wenn man da ausstellen möchte. So eine Standmiete halt aufbringen kann, der erwartet halt auch einen großen Profit von seinen Ausgaben. Bei dieser Messe sind, also hier steht was von 2500 Industry-Specific Attendees und 60 Ländern und 100 internationale VIPs sind da und so weiter. Was bedeutet das dann eigentlich? Ja, das bedeutet halt, dass das Militär weltweit halt nach Stuttgart kommt, um sich halt praktisch auszutauschen und halt die besten Deals abzuschließen, um ihre Armee vor Ort halt wirksamer zu machen. Und welche speziellen Industriefirmen sind das dann, die dort anzutreffen sein werden? Also zurzeit sind 93 Aussteller bei der Messe angemeldet, laut der Homepage. Das ist zum Beispiel, wie gesagt, der Goldsponsor der ITEC, Thales. Thales ist der 10. Rüstungskonzern der Welt. Ist ein französischer Konzern, der aber hier in Ditzingen bei Stuttgart seinen Deutschlandsitz hat. Und 8 Milliarden sind 2016 von Thales halt von Militär erwirtschaftet worden. Die Thales stellt praktisch Schießsimulatoren her, hat praktisch sich auch riesig dafür geworben, dass sie praktisch diese für das Kommando Spezialkräfte den Scharfschützen-Simulatoren hergestellt hat und hat praktisch diese ganzen Spezialeinsatzkräfte, die es bei der Marine gibt, die es bei den Landstreitkräften gibt oder auch bei den Luftstreitkräften, haben sie praktisch mit Schießsimulatoren ausgerüstet. Genauso stellt Thales halt maritime Sicherheitselemente auf deutschen Fregatten her, beziehungsweise Radargeräte für Militärflugzeuge und andere Militärgeräte. Also es ist eine riesige Firma, die sich halt praktisch an Militär gesunscht ist. Also ein Drittel des Gesamtumsatzes von Thales geht praktisch in den Militärsektor drauf. Ein anderer, der Platin-Partner ist praktisch Rheinmetall. Das ist der 26. Rüstungskonzern der Welt. Rheinmetall tut 52% seines ganzen Gewinns im Militärsektor erwirtschaften. Rheinmetall kennt jetzt leider mittlerweile fast jeder aus den Fernsehbildern halt auch. Leopard 2 Panzer von Thales sind praktisch vom türkischen Militär eingesetzt worden, um die Widerstandsbewegung in Syrien niederzuwalzen. Rheinmetall stellt auch Flugabwehrsysteme und Munition her. Hat ein Wing-Sim-Trainingssimulationssystem und macht Laserziel-Markierungsmodule, stellt sie praktisch her. Also auch ein riesengroßes Portfolio, was halt für die Rüstung relevant ist. Wer halt auch ausstellt, das ist Leonardo, das ist ein italienischer Rüstungskonzern, ist der 9. der Welt, hat einen Militärumsatz von 8,5 Milliarden US-Dollar und stellt halt elektronische Sachen für Landfahrzeuge und anderes Rüstungsgerät halt her. Wer halt auch präsent ist auf der Messe, das ist Lockheed Martin, das ist der 3. Rüstungskonzern der Welt. Er stellt Jagdflugzeuge her, Aufklärungs- und Transportflugzeuge, aber halt auch Drohnen und Raketen, hat einen Jahresumsatz von 40,8 US Milliarden Dollar, die sie praktisch 2016 erwirtschaftet haben. Aber es gibt halt auch kleinere Firmen, zum Beispiel die Hörnecke Chemiefabrik GmbH und Co. KG, Sitz ist davon in Deutschland. Sie stellen Pfefferspray her, aber sie machen praktisch auf dieser Messe halt auch Werbung, dass sie hauptsächlich Pfefferspray für Militär und dann kommt erst die Polizei herstellt. Also praktisch, dass auch Pfefferspray für Aufstandsbekämpfung und sowas massiv halt eingesetzt werden kann. Wer halt auch auf der Messe ist, ist Saab. Die stellen halt praktisch nicht nur Autos her, sondern auch Flugzeuge. dann halt Luftabwehrsysteme und Lenkflugkörper. Das zeigt eigentlich schon, dass die Firmenpalette riesig groß ist, die da auf der Messe vorhanden ist. Es gibt dann auch, wie gesagt, noch kleinere deutsche Unternehmen, die da ausstellen, beispielsweise Dynanit Nobel Defense GmbH. Sie sitzen im bayerischen Burbach. Sie tun praktisch Infanteriewaffen entwickeln, Panzerstruktur und bunkerbrechende Booster für Drohnen und unbenannte Flugzeuge und Waffenstationen vom Typ FAWAS 80 und 120. Stellen Sie praktisch Rüstungsgerät her, diese kleine Firma da. Hat einen Jahresumsatz von 56 Millionen Dollar. Nee, Euro waren es gewesen, ja. Die ITEC-Messe musste immer wieder auch wegen Protest die Orte wechseln. Also wo sie halt nicht allzu willkommen ist, das ist in Köln. Die Kölner haben halt praktisch entschieden, im Gemeinderat und halt auch die Bevölkerung, dass halt praktisch diese ITEC in Köln nicht mehr willkommen ist. Das Gleiche passierte der ITEC auch in Amsterdam. Und wir hoffen, dass jetzt Stuttgart die dritte Stadt ist, die praktisch ein Lokalverbot für die ITEC ausspricht. Ja, in London war die Messe auch, weil wie gesagt die Gesellschaft, die die Messe veranstaltet, die Clarion Events, die hat ihren Hauptsitz in London. Und da ist es leider so, dass der ehemalige Oberbürgermeister hat sich gegen diese ITEC-Messe ausgesprochen, aber da die Messehallen in privater Hand sind, hat die Stadt bzw. der Bürgermeister keinen Einfluss drauf, wer die Messe benutzt und wer die Messe nicht benutzt. Und deswegen darf die Messe leider auch noch in London stattfinden. Es gab wahrscheinlich immer unterschiedliche Akteure, die sich an diesen Protesten beteiligt haben. Könntest du dazu Köln, wo sie vor 4 Jahren war, und natürlich vor allem zu Stuttgart was sagen? Ja, also in Köln gab es ein gutes lokales Bündnis, die sich gegen die ITEC ausgesprochen haben, die sehr, sehr viele kreative Aktionen durchgeführt haben. Beispielsweise haben die Kölner rausbekommen, wo die Party der ITEC stattfindet. Das heißt, dass sich diese ganzen ominösen Messeaussteller und Chefs und militärhochrangige Leute halt abends, nachdem sie ihre Deals gemacht haben, noch zum fröhlichen Besäufnis getroffen haben, wo sie halt praktisch dann noch ihre Abschlüsse feiern oder ihr Wiedersehen feiern. Und das haben sie praktisch rausbekommen und haben eine total coole, kreative Protestdemo vor dem Hotel gemacht, in dem sie halt praktisch dargestellt haben, was das Ergebnis dieser Deals halt ist, dass sie halt praktisch dargestellt haben, eine Hochzeitsgesellschaft, die halt gefeiert hat vor dem Restaurant, vor dem Hotel. Und dann, so wie das halt bei Drohnen auch schon passiert ist, dass halt die Drohnen nicht irgendwelche Kämpfer eliminieren, sondern halt auch Hochzeitsgesellschaften bombardieren und zerstören. Und das wurde ihnen praktisch dargestellt, was das Ergebnis von ihren Produkten ist, und das vor der Messe. Und das hat, wie gesagt, auch nochmal ziemlich viel Wirbel dazu beigetragen, dass die lokalen Medien, die auf der Messe nicht zugelassen waren, aber für die Proteste zugelassen waren, darüber dann halt berichtet haben. Und das hat nochmal ein sehr, sehr gutes Bild beigetragen, dass sich Köln gegen diese Messe ausgesprochen hat. Hier in Stuttgart haben wir, wie gesagt, ein sehr, sehr breites und buntes Bündnis, wo halt verschiedene Organisationen mit dabei sind. Ins Leben gerufen wurde das Ganze, wo das halt langsam bekannt wurde, dass das in Stuttgart ist, von Ohne Rüstung Leben, der Deutschen Friedensgesellschaft, der Ortsgruppe Stuttgart da und das offene Treffen gegen Krieg und Militarisierung in Stuttgart. Und dann sind halt noch sehr, sehr viele und andere Leute dazugekommen, der DGB Stadtverband, dann der Arbeitskreis Friedensregion Bodensee, ATTAC Stuttgart, die ATTAC Regionalgruppe Schorndorf, die DKB, die Linke, die Fraktionsgemeinschaft Sösslinke Plus, das Friedensnetz Baden-Württemberg, andere Friedenstreffe noch, aber auch die Jusos Stuttgart sind mit dabei, genauso wie Pax Christi oder Terre des Hommes oder die Welthäuser, der Weltladen ist mit dabei und halt auch das Evangelische Landeskirchliche Friedenspfarramt. Also es ist ein riesengroßes, buntes Bündnis und ich glaube, wir schaffen das, dass die ITEC hier in Stuttgart nicht wieder stattfinden wird. Im Vorfeld der ITEC, der Rüstungsmesse vom 15. bis 17. Mai, wird es am Samstag, den 12. Mai, einen antimilitaristischen Aktionstag auf der Königstraße in der Fußgängerzone in Stuttgart geben von 12 bis 16 Uhr. Vom 15. bis 17. Mai wird es eine Dauermahnwache vor der Messe am Flughafen in Stuttgart geben. Diese beginnt jeweils um 8.30 Uhr. Zusätzlich wird es am Dienstag zum Beispiel noch eine antimilitaristische Ausfahrt zur Bildungsmesse der Uni Stuttgart geben, wo die Bundeswehr einen Stand hat und Rekruten werben möchte. Und abends wird es Vorträge geben zu Stuttgart Cyber Valley und Cyberwar und der ITEC von innen. Am 16. Mai wird es neben der Dauermahnwache auch eine antimilitaristische Ausfahrt geben und um 15 Uhr Vorträge, während um 16.30 Uhr der Besuch der Gedenkstätte am Hangar, wo eine Sklavenarbeiter den Stuttgarter Flughafen mit errichten mussten. Und am 17. Mai wird es neben dieser Dauermahnwache um 13 Uhr Argumente für Antimilitarist geben, und zwar mit dem Thema die neuen Polizeigesetze, und dann wird es einen Abschluss der Proteste um 18 Uhr vor dem Rathaus in Stuttgart geben. Alle Infos findet ihr online unter aufschrei-waffenhandel.de oder unter ohne-rüstung-leben.de, wobei Rüstung mit UE geschrieben wird. Von der ITEC, der Militärmesse in Stuttgart, kommen wir zu einer neuen Studie zur Militärseelsorge. Ihr habt jetzt untersucht, wie die Militärseelsorge in der Bundesrepublik bei der Bundeswehr funktioniert. Die Militärseelsorge in Deutschland, daran sind nur die evangelische und die katholische Kirche beteiligt. Deren Arbeit fußt auf dem Militärseelsorgevertrag auf der evangelischen Seite und auf der katholischen Seite auf einem sogenannten Reichskonkordat. Hier ist ziemlich prägnant, dass dieses Reichskonkordat 1933 von Hitler mit dem damaligen Papst abgeschlossen wurde und seitdem unverändert gilt. Was zeigt dass die Militärseelsorge ein Relikt aus alten Zeiten letztendlich ist. Und diese Militärseelsorge, die findet bei der Bundeswehr in den normalen Kasernen statt oder wo sind die dann verortet? Ja, genau. Die Militärseelsorger kommen immer direkt in die Kasernen zu den Soldaten. Daneben sind die Seelsorger auch bei Auslandseinsätzen direkt mit dabei. Das heißt also, die fliegen dann mit den Bundeswehrsoldaten in ihre Camps und sind dann dort 24 Stunden, 7 Tage die Woche mit den Soldaten zusammen, nehmen auch an deren Alltag teil. Also es gibt auch Militärpfarrer, die dann auch ganz offen sagen, dass sie zum Beispiel an Gefechtübungen oder Märschen teilnehmen. Begründet wird das damit, dass sie einen engen Kontakt zu den Soldaten haben wollen und als Gesprächspartner praktisch näher dran sein wollen, weshalb sie dann auch so welche Sachen mitmachen. Eigentlich ist ja die Funktion von Pfarrern, Priestern und Priesterinnen, einfach sich, ja weiß nicht, als religiöser Mensch eben um diese Religion zu kümmern bei religiösen Menschen. Was sollen sie dann dort machen eigentlich bei der Bundeswehr? Zum Aufgabenbereich gehören einmal die klassischen Dienste, wie halt eben die Abhaltung von Gottesdiensten, die Spendung von Sakramenten und die Seelsorge. Also wenn die Soldaten Probleme haben, dass sie dann zu ihnen kommen können. Aber das ist natürlich nicht das Einzige, denn viele Bundeswehrsoldaten gehören nicht unbedingt dem evangelischen oder katholischen Glauben an. Sie sind ja auch jüdische Soldaten oder muslimische Soldaten oder auch Atheisten sind in der Bundeswehr. Somit ist es auch so, dass die Militärseelsorger oft für die psychischen Belastungen der Soldaten zuständig sind. Das liegt zum einen daran, dass es zwar auch Psychologen gibt und Sozialarbeiter, aber bei den Psychologen ist es so, wenn zum Beispiel eine Selbstgefährdung oder eine Gefährdung der Truppe wahrscheinlich ist durch Äußerungen der Soldaten, dass sie dann die Vorgesetzten informieren müssen, während die Militärgeistlichen wegen ihrer Schweigepflicht überhaupt gar nichts nach außen weitergeben dürfen. Sie sind eingebettete Seelsorger, um es mal so zu sagen, ne? Ja, genau. Sorgen dann ja im Endeffekt dafür, dass die Soldaten ihren Job weitermachen können, obwohl ja Menschenrechtsverletzungen passieren oder Übergriffe in Kasernen. Letztendlich findet dort auch eine Legitimierung statt, denn wenn der Pfarrer da ist und sagt, dass ihr jetzt das Gute tut, nämlich die Menschenrechte durchsetzen in dem Land durch Waffengewalt, dann ist es ja auch eine Legitimierung, weil dann kann man sich ja auch denken, wenn ein Pfarrer das sagt, dann ist es ja auch von Gott gewollt, auch irgendwo, dass wir jetzt hier sind. Dass sich an die sogenannten 10 Gebote da nicht gehalten wird, dürfte dann ja selbstverständlich sein, weil die Aufgabe von Soldaten ist ja nach wie vor das Töten bzw. getötet zu werden. Hier ist ganz interessant, dass die Militärseelsorger, die werden natürlich auch immer wieder darauf angesprochen, wie sie denn damit umgehen mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Und sie gehen dann davon aus, dass die Ursprungsübersetzung aus dem Hebräischen lautet, du sollst nicht morden. Und wenn man sich selbst verteidigt, dann ist das kein Mord, sondern Töten. Und ihrer Argumentation zufolge besteht ein Unterschied, ob man jetzt einen Menschen tötet oder mordet. Das heißt also, Morden ist etwas, was im zivilen Leben ist. Zum Beispiel, man geht auf die Straße und sticht einen Menschen nieder oder erschießt einen. Aber was Soldaten tun, das ist kein Morden, das ist Töten. Und das ist kein Verstoß gegen das Gebot, laut deren Argumentation. Wie viele Militärseelsorger gibt es dann bei der Bundeswehr? Bei der Bundeswehr gibt es jeweils 100 Militärseelsorger von der evangelischen und von der katholischen Kirche. Also zusammen macht das dann 200. Und dann gibt es noch zusätzlich Pfarrhelfer für jeden einzelnen Militärseelsorger. Dann ist es ja so, dass dort Verquickung ist von Staat und Kirche. Da ist dann natürlich auch die Frage, wie laufen da eigentlich die Finanzen? Die Militärseelsorge wird vom Staat finanziert. Also die Militärseelsorger selber sind Bundesbeamte. Das heißt also, sie werden auch nach den beamtenrechtlichen Bestimmungen bezahlt. Darüber hinaus finanziert der Staat auch noch die Gebäude. Also es gibt zum Beispiel extra ein Kirchenamt für die Bundeswehr, sowohl von der evangelischen als auch von der katholischen Militärseelsorge, die direkt auch in Berlin sind. Diese Kirchenämter sind auch dem Bundesverteidigungsministerium direkt untergeordnet. Also eine komplette Abhängigkeit vom sogenannten Verteidigungsministerium. Genau. Und wie ist das sonst so, wenn ich jetzt im Krankenhaus bin oder im Altenheim oder weiß nicht wo und mit einem Seelsorger zu tun habe, wie ist der dann angebunden? Bei den Krankenhäusern und Altenheimen ist es so, dass es keine einheitliche Regelung gibt. Meistens ist es aber so, dass dann ein ziviler Pfarrer von der Ortsgemeinde kommt, der dann neben seinen normalen Tätigkeiten, die er in der Gemeinde hat, dann für ein paar Stunden jeweils ins Altenheim oder in das Krankenhaus kommt und dort die Seelsorge betreibt. Finanziert wird das meistens von den Kirchen selber. Es gibt aber in einigen Gemeinden zum Beispiel Träger, die das mitfinanzieren. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Staat da in irgendeiner Weise großartig involviert ist. Aber es ist jetzt nicht so, dass irgendetwas kontrolliert wird, worüber die Militärseelsorger mit den Soldaten reden. Also in einigen Interviews oder auch Dokumentationen war es auch immer so, dass wenn der Interviewer dort zum Beispiel bei den Auslandseinsätzen mit dabei war, dass immer auch Offiziere mitgegangen sind und das beobachtet haben, wo etwas gesagt wurde und was genau gesagt wurde. Nur wenn sie mit dem Militärseelsorger gesprochen haben, da war überhaupt gar keiner gewesen. Und ich meine, wenn der Militärseelsorger frei mit dem Interviewer sprechen kann, dann kann er das natürlich auch mit den Soldaten und dann die natürlich auch auf Linie halten. Im Endeffekt ist seine Aufgabe, die Moral innerhalb der Truppe aufrechtzuerhalten. Ja, genau. Man kann ihn schon als ein Getriebe im militärischen Apparat betrachten, der das Ganze am Laufen halten soll. Ist dir bekannt, dass andere Leute zu Militärseelsorgen schon zuvor Kritik geäußert haben, da Untersuchungen gemacht haben? Also bisher ist es noch kein allzu großes Thema gewesen. Es gibt zwar einige Schriften dazu, aber die sind eher so an der Oberfläche gehalten. Es gibt allerdings eine ökumenische Initiative zur Abschaffung oder Reform der Militärseelsorge, die von einem Pfarrer auch initiiert wurde. Und die ist gerade dabei, immer mehr zu laufen, also wo sich auch immer mehr Institutionen und Vereine dem anschließen. Der Grund für die Entstehung dieser Studie ist letztendlich auch daraus entstanden, dass es ein Kapitel ist, was in der Öffentlichkeit nicht genau bekannt ist. Viele Leute wissen zwar, dass es die Militärseelsorge gibt, weil einige sind damals wahrscheinlich auch über den Dienst nach der Schule darüber in Kontakt gekommen. Aber was da jetzt nun genau hintersteht, auch welcher organisatorische Apparat, wie viel Geld da reinfließt und welche Macht auch die Pfarrer aus die Soldaten ausüben und wiederum der Staat auf die Soldaten, das ist etwas, was noch sehr im Unbekannten auch für viele liegt. Und das war dann unser Anliegen gewesen, dass ein bisschen offener und transparenter zu zeigen, was da vor sich geht. Du sprachest gerade die Finanzen an. Es gibt bezüglich der Kosten, werden die im Verteidigungshaushalt auch immer aufgeführt. Allerdings wurde das ganz geschickt gemacht, nämlich seit 2008 wird der Posten der Militärseelsorge nicht mehr einzeln aufgeschlüsselt. Das heißt also die Ausgaben zum Beispiel, wie viel die Militärseelsorger kriegen, die ja nach den beamtenrechtlichen Verordnungen bezahlt werden. Es wird dann in einen großen Pott gepackt von Beamten und es ist nicht mehr einzeln aufgeschlüsselt, wie viel jetzt nun an einzelnen Ausgaben für die Militärseelsorge ausgegeben wird. Allerdings gibt es noch von 2007 die letzte Aufführung und damals betrugen die Ausgaben für die Militärseelsorge rund 28 Millionen Euro. Und die ökumenische Initiative zur Abschaffung der Militärseelsorge kommt insgesamt auf Kosten von 40 Millionen Euro pro Jahr, weil sie auch noch solche Ausgaben wie Büromaterialien, Gebetbücher und Dienstfahrzeuge noch mit aufgeführt haben. Diese Zusammenarbeit von Kirche und Armee hat ja gerade in der deutschen Geschichte eine recht unrühmliche Vergangenheit. Also wenn man an diese Gürtelschnallen denkt, Gott mit uns und so weiter aus dem Ersten Weltkrieg. Und gibt es da irgendeine Abgrenzung oder wird es einfach ähnlich betrieben? Nein, also es gibt keine Abgrenzung dazu von früher, auch keine Aufarbeitung. Also dass jetzt die Kirche sagt, die Legitimierung, die wir damals in den Weltkriegen getan haben, war falsch. So welche Worte findet man gar nicht. Das heißt also, es wird jetzt zwar nicht mehr so offen damit geworben, dass jetzt gesagt wird, wir ziehen jetzt in Gottes Namen oder unter Gottes Schutz in den Krieg, aber sie distanzieren sich auch nicht von den Taten von damals. Eure Studie bezieht sich auf das, wie sich die Militärseelsorge in der BRD verhält und wie ist es da eigentlich mit Menschen, die jetzt nicht evangelisch oder katholisch sind? Wenn man die Pfarrer fragt, dann sagen die, dass die Seelsorge für alle offen ist. Das heißt also, nach ihrer Meinung können christliche Pfarrer muslimischen oder jüdischen Glaubensangehörigen oder auch Soldaten anderen Glaubens in ihren Glaubensfragen beistehen. Und die offizielle Linie des Bundeswehrbeauftragten, die er erst 2017 nochmal erwähnt hat, ist, dass die Militärseelsorge für alle Soldaten offen ist, aber die Militärseelsorge sei keine weltanschauliche, beliebige Institution, sondern ihre Arbeit fußt auf der Grundlage des Christentums. Das war seine Aussage in dem Wehrbericht gewesen von 2017. Und das zeigt letztendlich auch, dass auch wenn es immer wieder Stimmen gibt, die Militärseelsorge für andere Glaubensrichtungen haben wollen, dass es wahrscheinlich in nächster Zukunft nicht dazu kommen wird, weil letztendlich das Christentum auch im Militär als heilig angesehen wird. Also es gibt noch kein christlich-jüdisches Abendland bei der Bundeswehr? Nein, das gibt es nicht. Aber eigentlich muss die Forderung ja nicht sein, dass es jetzt Imame oder Rabbiner auch noch bei der Bundeswehr gibt, sondern eigentlich müsste es ja eine deutlichere Trennung von Staat und Kirche als Forderung geben, oder? Ja, genau, die müsste es auf jeden Fall geben. Denn es kann nicht sein, dass Militärpfarrer, die vom Staat bezahlt werden, in Kasernen ein- und ausgehen können, die das Töten von Menschen legitimieren, dass das so weitergeführt werden kann. Zwar ist es verständlich, dass die Soldaten einen Ansprechpartner brauchen, aber das muss dann nicht unbedingt ein Pfarrer sein, sondern das können dann noch andere neutrale Ansprechpartner wie Sozialarbeiter sein oder andere geschulte Menschen. Das müssen dann nicht unbedingt Leute von der Kirche sein. Du hast von neutralen Personen gesprochen und das scheint ja diese Militärseelsorge auch absolut nicht zu sein. Nee, auf gar keinen Fall. Die Studie zur Militärseelsorge wird dann diese Woche veröffentlicht unter imi-online.de. Das war der antimilitaristische Podcast im Mai 2018.